Prolog. Erinnerst du dich an die Dünen? Erinnerst du dich an die Dünen Namibias und an das Beben des Sandes an ihren Flanken, an die Melodie ihrer Flanken, an den glatten Bauch der Dünen Namibias, von dem die Sandkörner rieseln, eins nach dem anderen. Sich lösend rollen sie übereinander. Immer schneller fallen sie die schwindelerregenden Kurven der Düne hinunter, brennen vor Ungeduld, auf den Boden zu rollen, weit weg von ihrem Ursprung. An einen Ort, wo sie nichts mehr sehen würden. Wo sie nichts sehen würden. Denn ihre Augen haben alles gesehen. Und ihre Netzhaut hat gebrannt. Sie singen ihre Klage in einem Rinnen, das manchmal ein Zauber, manchmal ein Unheil ist. Eine heulende Düne. Die Klage des in der Sonne gerösteten Sandkorns in der Namib-Wüste, das rollt, das fällt, das stürzt. Es ist das tränenlose Weinen der Sandkörner, Zeugen von tausendjährigen Toten. Zeugen von Körpern, die vom Durst, vom Vergessen der anderen Kontinente ausgemergelt sind. Für die in die deutsche Falle gegangenen Körper schreien die Sandkörner, gelöst vom Wind ihren Schmerz. Es ist der Blues von Big Mama, deren Rippen diese toten Kinder beweinen. Trotz ihres Namens, Schild, hat die Wüste Namib nicht ausreichend Schutz geboten. Zum ersten Mal wird der Befehl erlassen, niemanden zu schonen. Männer, Frauen, Kinder. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen deutschen Kaisers von Trotta. Unter dieser strahlenden Sonne, in dieser mondartigen, wüstenhaften Landschaft. So schön, dass mir die Tränen kommen, sind Menschen gestorben. Menschen sind gestorben. Nur das Mineral erinnert sich. Das Sandkorn. Das seiner Realität, seinen Augen, seinen Sinnen entfliehen will. Es erinnert sich. Und flieht. Es singt. Und wenn du, Tourist, kommst, um Crazy Dune hinunter zu sausen, auf den roten Flanken Big Mamas herumzutollen, auf ihrem prallen Hinterteil zu surfen, vergiss nicht den Gesang des Sandkorns. Höre den stummen Schrei der Verlassenheit. Traurigkeit und des Vergessens. Den Gesang des letzten Jahrhunderts, der noch heute nachklingt. Pisten von Penda Diouf aus dem Französischen von Annette Bühler-Dietrich. Nähte. Schon immer war ich von den Spuren auf der Haut fasziniert. Den Falten, den Narben, dem Eingeritzten, den Tattoos. Spuren der Zeit, der Verletzung. Sie wurden zugefügt, markieren den Körper, öffnen ihn in sein Inneres. Die Haut zwingen, in sie eindringen. Die Leere. zwei Glieder, die zum gleichen Körper gehören, auseinandergerissen. Wie Zwillingszellen. Das gleiche Gewebe entzwei gerissen. Zwei, die zusammen eins waren vor dem Schock. Die Gewalt des Schocks. Das Trauma des Schocks. Die Wunde gräbt eine Grube ins Herz. Ein Loch. Wie für einen Toten gegraben. Ein schwarzes Loch. Wie eine Gedächtnislücke. Das Schweigen der Trauernden. Kinderspiele. Jeu d'enfant. Où est passée la petite panda? Wo ist die kleine Panda hin? Celle avec qui on ne veut pas toujours jouer. Die, mit der wir nicht immer spielen wollen, die nie im Mittelpunkt des Spiels steht. Qui n'est jamais au centre des jeux. Sie darf nicht zu viel Platz einnehmen, den Helden nicht in den Schatten stellen. Im besten Fall steht sie ihm gegenüber. Das Gute gegen das Böse. Natürlich ist sie das Böse. Oder sie hilft. Sie dient. Perfekt, um andere ins Licht zu setzen. Ces naïfs jeux d'enfant me préparaient sûrement à ma vie d'adulte. Diese naiven Kinderspiele bereiteten mich gewiss auf mein Leben als Erwachsene vor. Immer an der Peripherie sein, am Rand. Aber nicht, mich nicht zeigen. Mich nicht zeigen, vor allem nicht herausstechen, nicht brillieren. Die Reproduktion der Herrschaft beginnt in der Kindheit. Durch Nachahmung. Melanie, im Kindergarten. Sie ist auch anders. Weiß, gewiss. Aber mit einem Sprachfehler. Einmal in der Woche verlässt sie den Unterricht früher, um zum Logopäden zu gehen. Sie kann den Vornamen ihres Cousins nicht korrekt aussprechen. Louis. Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. Da wir beide anders sind, behandelt man uns gleich. Wir sind die Ausgeschlossenen. Selbst wenn der Grund meiner Zurückweisung sichtbarer ist, schwerer zu tragen als ihrer, weil sie mit ärztlicher Hilfe bald wieder normal Louis sagen und der Gruppe wieder angehören kann, dem Clan. Ich setze meinen Weg in der Welt der Ausgestoßenen fort. An der Quelle. Was hat mich schließlich dazu gebracht, nach Namibia zu reisen? Ist es das Ende des Jahres 2010, als mein damaliger Freund unser 10-jähriges gemeinsames Leben beendet hat? Und als diese Entscheidung zusammen mit meiner aus der Kindheit ererbten Zerbrechlichkeit und dem Leben als schwarze Frau in Frankreich mich schließlich in eine Depression führte, in Selbstmordversuche und mehr als einen Monat Krankenhausaufenthalt? Sagte ich mir, dass ich vor meinem Tod diesen Traum verwirklichen sollte, allein in dieses Land zu reisen, das keiner kennt, so alt und gleichzeitig so jung? Hat da die Reise angefangen? Oder war es etwa noch früher, am 18. September 1981, im Hôpital du Bocage, einem Krankenhaus in Dijon. Ein Baby mit verstopften Nasenlöchern, das nicht atmen konnte. Dessen Herz stillstand. Reanimiert, im Brutkasten, festgebunden. Kann ich deswegen nicht stillsitzen? Diese ersten Tage mit gebundenen Füßen und Fäusten. Meine Mutter erzählt mir gern, wie ich mit den Füßen gestrampelt habe. Wie auf dem Fahrrad. Um weit wegzugehen. Weit. Dorthin, wo mein Pass es mir erlauben würde, zu gehen. Dorthin, wo meine Privilegien, der im Norden, im Westen erzogenen Frau, mich tragen würden. Auf dem Weg. Ich sitze neben dem Fenster. Mein Lieblingsplatz im Flugzeug. Ich bewege mich nie vom Platz weg, egal wie lange der Flug ist. Auch nicht, um mir die Beine zu vertreten. Noch nicht einmal, um auf die Toilette zu gehen. Seit der Kindheit habe ich mir angewöhnt, mich ganz klein zu machen. Egal unter welchen Umständen, keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wenn man zu einer Minderheit gehört, muss man auf seinem Platz bleiben. Deswegen bleibe ich sitzen. Ich warte. Ich bin die einzige schwarze Person im Flugzeug. Um mich herum Deutsche Senioren im Ruhestand auf dem Weg zur Safari in der ehemaligen Kolonie. Ein Stück Deutschland in Afrika, wo man sich nicht wird anstrengen müssen, um verstanden zu werden. Deutsch ist eine offizielle Sprache geblieben, 100 Jahre später. Wo man sich nicht wird anstrengen müssen, um den Einheimischen zu begegnen. Als ehemaliger Kolonist ist man immer noch ein bisschen zu Hause. Auch keine Mühe, was das Essen angeht. Den besten Apfelstrudel, den ich je gegessen habe, aß ich langsam, jeden Bissen kauend, den Zimtgeruch genießend. Den Moment in mein Gedächtnis eingravierend, weil ich ihn einzigartig wusste. In einer Raststätte in einem verlorenen Winkel Namibias. Eine Französin, die in Namibia lebt, gibt mir 3 Ratschläge vor meiner Abfahrt. Lass niemals Nahrung in deinem Zelt, es zieht die Tiere an. Bau dein Zelt so auf, dass die Öffnung in der Nähe deiner Wagentür ist. Wenn du einem Löwen begegnest, flieh nicht. Schau ihm in die Augen und schrei lauter als er. Es ist kaum 7 Uhr und die Sonne steht schon hoch am Himmel. Ein Licht, grell, unversöhnlich, begleitet meine ersten Schritte im Land. Um meine Lieder voneinander zu lösen, damit mein Auge nicht blind ist für diese strahlenden Landschaften und all jene, die sie durchschritten haben. Lebendig und tot. Frankie, ich komme. Die hohen und trockenen Gräser ziehen an uns vorbei. Lauf nicht zu schnell. Wir sind angekommen. Warte auf mich. Karneval. J'ai 5 ans lorsque je découvre ce qu'est le blackface, le maquillage en noir. Ich bin 5 Jahre alt, als ich entdecke, was Blackfacing ist. Das Schwarzschminken. Politisch ist das natürlich zu früh für mich, eine Meinung zu diesem Vorgang zu haben. Es ist das Kindergartenfest mit dem Thema Afrika. L'Afrique n'est pas un pays. Nicht Mali, Tunesien, Ägypten oder Mosambik, sondern Afrika. L'Afrique n'est pas un pays. Es sind die 80er. Selbst wenn ich zweifle, dass die Mentalität sich seitdem so verändert hat. Sonst hätte ich mir nie dieses Sweatshirt gekauft, mit dem didaktischen Aufdruck, Afrika ist kein Land. Ich hatte mich auf diesen Moment gefreut. Ich nahm an, dass ich, selbst schwarz, ein wenig gefeiert und bejubelt würde, dass man mir an diesem Tag besondere Aufmerksamkeit schenken würde. Die Aufregung steigt. 2 Stationen werden organisiert, um sich für die Aufführung vor den Eltern und der ganzen Schule vorzubereiten. Ich eile zur Friseurstation und stelle mir vor, wie die Perücke auf meinem Gesicht wirkt. Meine erste Perücke. Non, Penda, tu as des jolies tresses. Pourquoi tu veux mettre une perruque? Nein, Penda, du hast hübsche Zöpfe. Non, Penda, warum möchtest du eine Perücke tragen? Pourquoi tu veux mettre une perruque? Ich will mich nur verkleiden. Wie die anderen. Es stimmt, mit Abstand betrachtet war die Perücke sehr hässlich. Aber ich wollte nur wie die anderen sein. Nicht so schlimm, die Maske wird mich entschädigen. Ich stelle mich in die Schlange. Okay. Alle meine Kameraden gehen mit kohlschwarzer Schminke im Gesicht, zahnlückig, lächelnd hinaus, stolz auf sich. Mit ihrer Perücke à la Yannick Noah sehen sie aus wie echte kleine Krausköpfe. Und ich warte. Ich warte, dass man mein Gesicht kohlefarben beschmiert, um mehr dem Bild zu ähneln, dass man sich von mir und den Meinen macht, den Nègre. Und auch da, Fehlanzeige. Tu es déjà noir. Also nein, Penda, du bist ja schon schwarz. Warum willst du, dass ich dich schminke? Alors non, Penda. Tu es déjà noir. Pourquoi tu veux que je te maquille? Ich will nur sein wie die anderen. Erleben, dass ich verkleidet bin. Mich auch amüsieren. Je veux juste être comme les autres. Avoir l'impression de me déguiser. De m'amuser moi aussi. An diesem Tag wird mir bewusst, was ich in den Augen der anderen bin. Ein Déguisement. Kostümiert. Ich habe ein Karnevalskostüm. Eine Maske, etwas, das man abends ablegen kann, das man abschminken kann, um die wahre Persönlichkeit wiederzufinden. Und die weiße Haut. Of course. An jenem Tag tanzen alle, lachen, schreien, amüsieren sich, sind verkleidet. Es ist Party, Kirmes. Man tanzt die Polonaise. Ich habe keine Verkleidung. Ich komme wie nackt mit meiner täglichen Frisur, meinen von Mama geflochtenen Zöpfen und der roten Strumpfhose, die alle an jedem Tag tragen. Ich komme so, wie ich jeden Tag bin. Meine Einsamkeit halte ich an der einen, meine Fremdheit an der anderen Hand. Es ist die dunkle Seite des Karnevals, die mich in ihre Arme geschlossen hat. Auf dem Weg. Nach gerade mal einigen Stunden Fahrt muss ich ausweichen. Ich versuche, den Sandhügel zu umfahren, der sich vor mir aufbaut. Zu spät. Ich bin im Sand stecken geblieben. Es ist beinahe Mittag. Ich bin seit nicht einmal 5 Stunden im Land. Die Sonne steht im Zenit und ich fahre in eine Wüstenzone. Ich besitze 3 Tomaten und 1 Flasche Wasser. Bereits recht angebrochen. Unter dem Auto liegend glätte ich den Sand vor den Reifen. Mit Wasser. Und nur meine Hände als Werkzeug. Ich starte und versuche, vorwärts zu kommen. Vergeblich. Ich komme nicht vom Fleck und habe den Eindruck, noch tiefer stecken zu bleiben. Die Angst, der Motor könnte absaufen. Ich versuche auf gut Glück den Rückwärtsgang. Und fahre rückwärts. Ich schaff das. Allein. Von nun an weiß ich, dass die weitere Fahrt gut verlaufen wird. Ich weiß, dass ich auf mich zählen kann. Ich habe keine Angst. Kindheit. Ich erinnere mich noch an dieses Weihnachten im Krankenhaus. Ich muss ungefähr 5 sein. Meine Eltern und ich essen in einem großen Saal, wo auch andere Familien vereint sind. In der Ecke steht ein kleiner Fernseher, in dem Zeichentrickserien laufen. Disney Channel, Puder Bär. Ich habe Tuberkulose im Anfangsstadium. Ein Freund meiner Eltern hat mich mit seinem Husten angesteckt. Er ist daran gestorben, an der Ursache seines Hustens. Die Krankheit fängt gerade erst an. Ich huste, Blut. Ich gehe regelmäßig ins Kinderkrankenhaus. Ich werde mich mein ganzes Leben an den Geruch der Gänge erinnern, an das Geräusch der schlagenden Türen und die Zeichnung auf den Scheiben, die das Leben hinter den Wänden aufheitern sollten. Man macht unheimlich viele Untersuchungen. Ich streite, ich schreie, ich weine. Das Gefühl, von innen zu verbrennen. Ich bin krank. Und doch so kühn damals, so stark. Ich habe vor nichts Angst. Zum Beispiel, als wir aus dem Kindergarten im 3. Jahr der Grundschule einen Besuch abstatten. Wir sitzen auf dem Boden, aufgereiht wie kleine Orgelpfeifen, verschüchtert, weil wir in der Klasse der Großen sind. Da schlägt die Lehrerin vor, dass einer von uns ein Gedicht vorträgt. Ich strecke den Arm hoch. Fest, breitbeinig stehe ich da. Stolz auf mich trage ich das Gedicht vor, das wir gerade im Unterricht gelernt haben. Wer kann mir sagen, wohin diese Selbstsicherheit entschwunden ist? Blessure. Ich liebe Näharbeiten. Fente. Die Nadel. Blessure. Rein, raus. Rein, Creux. Raus. Rein, raus. Rein, raus. Eine langsame und hypnotische Bewegung. Faille. Wie eine Schlange, die einen Ausweg aus ihrem Schicksal sucht. Faille. Égratignure. Aber nicht anders kann. Trou. Es ist ihr Wesen, als zu beißen. Beißen, beißen. Immer wieder. 2 Stücke Stoff zusammensetzen. Geduldig die Naht vorzeichnen, die sie verbindet. Die Kunst, eine Naht unauffällig, unsichtbar zu machen. Als ob es nie 2 getrennte Teile gewesen wären. Chirurgie. Brücke. Die verstreuten Stoffe der Geschichte verbinden. Ein Patchwork aus dem Intimen genäht. Und sich daraus eine Fahne machen. Einen blutgetränkten Umhang. Um der Welt zu begegnen. Ja, Faden. Und den Faden zurückverfolgen. Ich folge meinem Weg, meinem Instinkt. Manchmal stoße ich gegen unsichtbare Mauern, fange mein Bild in Zerrspiegeln, verliere mich in Labyrinthen. Ich taste nach dem Ausgang, liebkose blind die Fassade meines Gefängnisses, schiebe den Nebel von meinen Augen weg. Der Faden führt mich im Dunkeln. Auf dem Weg. Ich bereise dieses Land mit dem Auto, zu Fuß. Allein, manchmal von Namibiern begleitet, deren Namen ich heute vergessen habe. Diese Mutter mit ihrem Säugling, die ich ins Krankenhaus bringe. 200 Kilometer von dem Ort entfernt, wo sie sich an die Straße gestellt hat. Sie spricht ein paar Wörter Englisch. Ihr Sohn ist krank, hat Fieber. Flüchtige Begegnungen auf dem Weg. Ausgetauschte Blicke, undeutliche Schatten am Rand der Sandpiste, von denen man nicht weiß, ob es sich um einen 100-jährigen Baum, ein Trugbild oder um eine Person handelt, die geduldig darauf wartet, dass ein Fahrer anhält. Hi. Where are you going? Lächeln. Lächeln. Und diese Großmutter, die ich im Wagen mitnehme. 400 Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Unmöglich, mit ihr zu reden. Wir haben keine gemeinsame Sprache. Sie nickt mit dem Kopf neben mir zur Musik aus dem Radio. Manchmal sehe ich, wie ihr Kopf schwer geworden nach hinten fällt. Und ich höre ein leises Pfeifen von ihren schlaffen Lippen. Sie schläft. Sie schläft, während eine Fremde sie fährt. Sie, die sich völlig hingibt. Ich, die sie gerade erst eine Stunde kennt und mit der sie kein Wort gewechselt hat. Sie vertraut mir genug, um an meiner Seite einzuschlafen. Ein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels. Körper auf dem Schulhof. Ich sehe mich wieder im Schulhof, in der letzten Grundschulklasse. Ich bin gerade nach Moulin umgezogen, ins Département Allier. Wir sind die einzige schwarze Familie auf Kilometer im Umkreis. Ich kenne keine anderen, mit Ausnahme meiner Eltern und meines Bruders. Ich sehe niemanden Schwarzes, weder im Fernsehen noch in der Werbung. Mein Körper bleibt am Rand, oft allein. Ich habe keinen Freund, der nach der Schule bei mir im Hort bleibt. Also warte ich neben der Mauer. Ich bin wie bestraft in der Ecke. Ich schaue zu, wie die anderen rennen, herumtoben, spielen. Während ich warte. Die Lust, unsichtbar zu sein. Die Lust, unsichtbar zu sein. Niemand achtet auf mich. Erkundigt sich, ob alles gut ist, weil gar nichts gut ist. Ich bin allein und mir geht es schlecht. Niemand schließt mich in den Arm, beruhigt mich, sagt mir, dass alles gut wird. Ich warte, geduldig, still in meiner Ecke, starr auf den Boden mit geballten Fäusten, bis es klingelt und ich mich im Klassenzimmer verstecken und meine Aufgaben machen kann. Ich finde meinen Platz nicht. Ich habe meinen Platz nie gefunden. Mein Körper weiß nicht, was es bedeutet, sich wohlzufühlen. Und zur gleichen Zeit ist mein Bruder im Kindergarten. Meine Mutter und ich, wir beobachten ihn vom Fenster unseres Hauses. Verfolgen seine ersten Schritte bei der Eingewöhnung auf dem Pausenhof. Er weicht nicht von der Regel ab. Auch er ist allein. Auch er? Ohne Freund, ohne allein. Unterstützung, ohne Lachen. Er verbringt seine Pause damit, beim Laufen einen Reifen zu schubsen und folgt dem Hin und Her der Lehrerin. Wie einem Tennisball folge ich ihm mit dem Blick. Zur einen Seite, dann zur anderen, zur einen, zur anderen. Niemand achtet auf ihn. Niemand achtet auf ihn. Allein? Allein. Allein im Pausenhof. Einen Reifen schubsend. Ich wäre so gern mit dir auf dem Pausenhof gewesen, hätte dich angelächelt und dir die Hand gehalten. In diesem Alter bin ich Jane Eyre, die Heldin, entdeckt in der Bibliothek des College. Manche Herzen sind nicht für das Glück gemacht. An den Rand des Geschehens gedrängt, sie sind dazu geboren, das Glück der anderen zu betrachten. Zuschauer einer Welt, die nicht die ihre ist. Ohne darauf zu hoffen, und zu der eines Tages Zutritt zu haben, schon lange konfisziert ist. wähle eine Einstichstelle. Auf dem Weg. Etosha Nationalpark. Eines der größten Reservate der Welt. Ich schlafe nicht. Eingehüllt in eine Decke, weil die Nächte Namibias zu dieser Jahreszeit kalt sind, habe ich mich an einer Wasserstelle niedergelassen und warte. Tiere, Giraffen, Zebras, Oryx kommen, um zu trinken. Ein Mann setzt sich neben mich, grüßt mich auf Englisch. Er heißt Gerson, ist Führer und spricht auch Französisch. Wie merkwürdig, mitten in der Nacht in Namibia Französisch zu sprechen mit einem Mann, den man gerade erst kennengelernt hat und der dir empfiehlt, dich zu gedulden, weil es durchaus möglich sei, dass auch Löwen zur Tränke kommen. Was für eine Überraschung zu erfahren, dass Gerson einst einige Tage mit seinem Schulchor in Frankreich verbracht hat und dass die einzige Stadt, in der er gesungen hat, Dijon ist, meine Geburtsstadt. Wie soll ich diese Zeichen interpretieren, wenn nicht, dass ich mich in diesem Moment vollständig an meinem Platz fühle, auf der geraden Linie meines Lebenswegs. An jedem Abend kommen 12 Löwen zur Wasserstelle, um zu trinken. Ich schlafe in meinem Quechua-Zelt am Ende der Regenzeit auf unwahrscheinlichen Campingplätzen. Die einzige Touristin, die zu dieser Jahreszeit kommt. Die einzige Frau, die sich so auf die Straße traut. Die einzige schwarze Frau, die so reist, laut namibischem Gedächtnis. Ich höre eine Herde Elefanten. Ich spüre die Erde zittern, als sie vorbeigehen. Ich werde gewiegt von ihrem Trompeten. Es ist wie ein Gebet an die Welt, an die Erde, an die Ahnen. Die Nadel sticht ein. Rennen. Ein junges Mädchen von 14 Jahren, Leichtathletik-Fan, die man gern mit Marie-Josée Perec vergleicht, mit einer Gazelle, einer Antilope und anderen anscheinend lobenden Termini, um über meine schlanken, fast mageren Beine zu reden. Mein Trainer zu dieser Zeit wird es sich zur Aufgabe machen, sie zu trimmen, zu runden, muskulös werden zu lassen. Mir zugeteilt sind die Anstiege zum Fort Carré mit Säcken auf dem Rücken unter der heftigen Sonne der Küste. Mir zugeteilt die Beugungen, Streckungen auf der Laufbahn unter dem freien Azurhimmel des Stadions von Antibes. Mir zugeteilt die Läufe am Steinstrand in Richtung Nizza. Die Wellen meine einzigen Begleiter. Diskrete Beobachterinnen meiner ungeschickten Schritte, meiner unausgesprochenen Träume. Schon ähnelt mein Körper mir nicht mehr. Muskulöse Oberschenkel, eine Wölbung, die ich nicht akzeptiere. Es gehört zu dieser Zeit nicht zum guten Ton, ein ausladendes Gesäß zu haben und die athletische Figur einer muskulösen Frau. In Mode sind die großen, feingliedrigen Blonden. Ich komme mir vor wie Serena Williams, obwohl sie als Sportlerin und in den Medien noch nicht existiert. Ihre Schönheit wird sich uns erst viel später auftun. Niemand, der mich meiner selbst versichert. Ich schleppe diesen Körper, den ich nicht mag. Ich drücke mich an die Mauern mit diesem Körper, den ich mit niemandem teile. Da auch bin ich allein. Ich renne allein, wärme mich allein auf, trainiere allein. Kein verschwörerisches Lächeln mit den anderen Athleten. Kein ermutigender Blick bei schwierigen Übungen, Ich bin so allein dabei, meine Runden durch das Stadion zu ziehen, auf den Kieseln zu rennen, außerhalb der Gruppe, dass ich es schließlich satt habe. Ich höre mit dem Training auf. Lesion. Lausanne, Oslo, Atlanta, Tokio, Zürich, Stuttgart, Athen. Ich kann die Städte nicht immer auf der Welt verorten, aber jeden Sommer verfolge ich mit Leidenschaft die großen Leichtathletikwettbewerbe, die Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele. Gleich welche Uhrzeit. Unmöglich, nicht die 100 oder 200 Meter anzuschauen. Es sind die Königsdisziplinen, beherrscht von selbstsicheren Afroamerikanern, muskulös in ihre herausstechenden Lauftrikots gegossen. Mehr braucht es für das 15-jährige Mädchen nicht. Crevasse. Und dann gibt es Frankie. Frankie Fredericks. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann ich zum ersten Mal gesehen habe, wie er seine Schritte abspult. Die Kurve der 200 Meter passiert. Den Amerikanern standhält und als Zweiter ankommt. Feier. Auf dem Podest. Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Gefühl, diese unbekannte afrikanische Flagge zu sehen. Blau, grün und rot. Mit dieser weiß glühenden Sonne, wie der, die über der Namib-Wüste brennt, begleitet von den amerikanischen Flaggen, wie unter der Vormundschaft der Länder des Nordens. Die Flagge weht im Wind, stolz einer Nation, deren Namen ich zuvor nie gehört habe, Namibia. Hat meine Reise in diesem Moment begonnen? Als Frankie auf der Startlinie im Aufruf seines Namens die Hand hebt und die Menge bescheiden grüßt, würdig, ohne diese ganze amerikanische Selbstsicherheit dessen, der weiß, er wird vor der Ziellinie langsamer werden können, so sehr beherrscht er die Disziplin. Er macht keine Show. Nein, er ist da, um zu kämpfen. Er ist da, um seine Beine auszustrecken, die Laufbahn zu schnappen, allmählich den Raum anzuknabbern, der ihn von Amerikaner Carl Lewis, Arthur Baldwin aus Trinidad und Tobago oder vom Kanadier Donovan Bailey trennt. Zentimeter für Zentimeter verdient er sich das Recht, auf das Podest zu steigen. Wenn auch auf Rang 2. Rennen, so schnell wie möglich. Den Asphalt verschlingen, den Atem beherrschen, das Herz schlagen hören, von der Menge getragen werden. Die Energie bündeln, von den entferntesten Winkeln des Seins, als ob du nur für diesen Moment lebst. Hat dich die heiße Luft von Windhoek, der Staub des Townships, wo du geboren wurdest, bis zu dieser Ziellinie geschoben? Hat dort meine Reise begonnen? Kratzer. Kluft. Riss, Scharte, Öffnung, Brech. Loch, Leere. Wunde, Läsion, Mulde, Schrunde, Spalt, Spalte, Vertiefung, Verletzung, Kratzer, Kluft, Riss, Scharte, Öffnung, Loch, Leere. Wunde, Läsion, Mulde, Schrunde, Spalt, Spalte, Vertiefung, Verletzung, Kratzer, Kluft. Riss, Scharte, Öffnung, Uri. Loch, Leere. Wunde, Läsion, Mulde, Schrunde, Spalt, Spalte, Vertiefung, Verletzung, Kratzer, Kluft. Riss, Scharte, Öffnung, Loch, Leere. Wunde, Läsion, Mulde, Schrunde, Spalt, Spalte, Vertiefung, Verletzung. Kratzer. Trou. Schwarzer Körper. Lauf, Frankie, lauf. Du bist bereits afrikanischer Meister. Riss. Wenn du deinen Traum verwirklichst, glaube ich ein bisschen mehr an meinen. Aber welcher afrikanische Sportler kann seinen Brüdern auf der anderen Seite des Atlantiks in einer Disziplin Konkurrenz machen, in der sie dominieren? Im kollektiven Unbewussten verankern sie so das Bild vom schnellen schwarzen Sportler. Basketball, Fußball, Baseball, Sprint. Man sagt, die Muskulatur sei nicht die gleiche. Das ist normal. Dieser schwarze Körper kommt von weit her. Von sehr weit her. Er wurde ausgewählt, da nur die Stärksten auf die Sklavenschiffe geschickt wurden. Er wurde selektiert, weil nur die Widerstandsfähigsten die Bedingungen auf dem Schiff während der Überfahrt ertrugen. Er wurde auf den Sklavenmärkten von New Orleans verkauft, in die Baumwollfelder von Atlanta gezwungen, gequält bei den Kämpfen auf Leben und Tod der Mandinka. Nun kämpft er um sein Überleben. Also ja. Orifice. Dieser Körper kommt nicht aus dem Heute. Wähle einen Faden der gleichen Farbe wie die des zu flickenden Stoffes. Ziehe den Faden durch das Nadelöhr. Wähle eine Einstichstelle. Spanne den Stoff, damit er keine Falten wirft. Niemand scheint es zu wissen. Alle schließen die Augen. Häufig verglichen mit Kolossen, obwohl unsere Körper so zerbrechlich sind. Unsere Körper werden von der Gesellschaft geschwächt, werden zerbrechlich gemacht. Viel zu viele haben Gewalt an ihrem schwarzen Körper erfahren. Wie viele vergewaltigte oder getötete schwarze Männer gibt es? Mein Onkel hatte keine Wahl. Er wurde geschlagen, geprügelt bis zum Tod. Immer wieder habe ich mir dich in diesem allerletzten Moment vorgestellt. Wie viele sind es? Wie viele Schläge hast du erhalten? Hast du geblutet? Bist du noch bei Bewusstsein? An was denkst du? An wen denkst du? An deine Tochter, die bald weise sein wird? An diese Jahre, die dir kein Glück gebracht haben? An deine Mama im Senegal? Die sich darauf vorbereitet, Trauer zu tragen? Woran denkst du, wenn die Schläge auf dich einprasseln? Salven von wütenden Männern, die ihren Punching Ball gefunden haben? Welche Spuren hat das auf deinem Körper hinterlassen? Ich stelle mir vor, dass du dich mit den Fäusten vor dem Gesicht geschützt hast. Verteidigt wie in einer letzten Schlacht, von der man von vornherein weiß, dass sie verloren ist. Aber mit Kraft. Würde. Wie ein Mann, der weiß, dass er bald sterben wird. Bist du noch bei Bewusstsein, als dein Körper in die Seine geschleudert wird? Vielleicht kannst du nicht einmal schwimmen. Wie viele Männer hat Frankreich zerquetscht? Wahnsinnig gemacht. Ich erinnere mich an deinen Körper in der Leichenhalle, Quai de la Rapée. Dein Körper unter einem weißen Tuch. Ganz klein, wie der eines Kindes. Du siehst so leicht aus. Die 3 Wochen im Fluss, zwischen den Kreuzfahrten der Touristen und dem Picknick vom Spätsommer, haben ihre Spuren hinterlassen. Welchen Körper haben wir bestattet? Du warst so brillant. Medizinstudent. Schau, wie sie dich verunstaltet haben. Die Männer, mein Vater, haben deinen Sarg getragen. Bismillahi Rahmani Rahimi. Deine Träume, deine Reisen, deine Lieben, deine Ängste. Eingerahmt vom langsamen Schritt der Männer im Bubu. Begleitet von unseren Tränen. Gefolgt von unseren Gebeten. Alles an dir war so groß. Das ist das letzte Bild, das ich von dir habe. In diesem ganz kleinen Gefäß aus Holz. Es bleibt nur das Erstaunen, das Erstarren, das Erstarren vor der Gewalt, dem Absurden, dem Tod und die Feststellung, wir sind nirgends in Sicherheit. Die Nadel sticht ein. Concours. Auswahlverfahren. Je n'ai pas la moyenne à mon bac de français. Rien ne me prépare à ça. Ich erreiche die nötige Punktzahl nicht in meinem Französischabitur. Nichts bereitet mich darauf vor. Hingebungsvolle Leserin, seit ich ganz klein bin. Beste im Französischunterricht seit der Grundschule. 6. des Regionalwettbewerbs meiner Kategorie im Diktat Bernard Pivot. Und ich fliege durch die mündliche Prüfung vor einer Kommission, die nicht versteht, warum ein Schwarz-Weiß-Foto auf meinem Ausweis so dunkel, so schwarz ist. Die mich fragen, wo ich geboren bin, obwohl sie meinen französischen Ausweis in den Händen halten. Die mich zu guter Letzt fragen, was ich auf dem Kopf trage. Meine Haare. Meine Haare, Zöpfe. Ah, des tresses. D'accord, bien. Je vous demanderai de tirer au sort un texte. Baudelaire. Mein Lieblingsdichter, von dem ich einige Strophen auswendig kenne. Dessen Feder sich in mein Blut getaucht zu haben scheint, bevor er sich auf das Papier ergoss, mein Skelett wie mit Hieben treffend, dessen Schwermut Echo meiner Einsamkeit ist. Eine ruhelose Seele, so wie auch ich meinen Zufluchtsort suche. Ich kenne mein Thema, ich bin zuversichtlich. Aber das junge Mädchen, dessen Foto zu dunkel ist, dessen Haare nicht glatt genug langgezogen, frisiert, dessen Geburtsort in Frage steht, dieses junge Mädchen überzeugt nicht. Sie wird sich schämen. Trotz ihrer Ernsthaftigkeit, ihres Fleißes, ihren Eltern sagen zu müssen, dass sie das Ziel verfehlt hat. Am Telefon wird sie leise, mit toter Stimme, einer Geisterstimme reden, wenn sie ihren Freundinnen mitteilt, dass, nein, sie nicht bestanden hat. Sie wird sich einverleiben, worauf ihre Eltern sie immer vorbereitet hatten. Dass sie 2 oder 3-mal mehr leisten muss, um die Hälfte von dem zu ernten, was die anderen erhalten. Sie wird sich die Erniedrigung, die Niedergeschlagenheit, das Gefühl einer ungerechten Strafe, das Gefühl von Aussichtslosigkeit zu eigen machen. Die Traurigkeit. Il va falloir s'habituer. Hatte ihr Monsieur Le Guillou, Beratungslehrer im Collège Pierre Berton in Antibes, nicht einige Jahre vorher gesagt, il va falloir du wirst dich daran gewöhnen müssen. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. À quoi? À être malheureuse? Die Wut. Das wird später kommen. Sich erinnern, dass wir nicht bei uns zu Hause sind und dass so die unausgesprochenen Spielregeln sind. Das ist eine Tatsache. Ich lerne schnell. Ich senke den Kopf nicht mehr. Ich bleibe stolz. Ich lächle, ich gehe vorwärts. Manchmal sogar besonders aufrecht. Das ist mir nicht angeboren, sondern eine ständige und tägliche Anstrengung. Das erinnert mich an meinen Vater, als er eines Abends von der Arbeit kommt. Papa schiebt einen Einkaufswagen, der Rücken gebeugt, gekrümmt. Er scheint 10 Jahre gealtert zu sein. So sehr lastet die Erschöpfung auf seinen eingezogenen Schultern. Papa, Papa, richte dich auf. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass er, der all die Jahre mein Leuchtturm, mein Tutor war, vor der Härte und Arroganz der Welt in die Knie geht. An wen soll ich mich wenden, wenn auch er sich beugt? Und du? Frankie? Woher nimmst du deine Kraft? Deine Entschlossenheit? Deinen eleganten und schnellen Schritt? Deine Lockerheit, als wärst du auf einem Trimm-dich-Pfad? Diese Schüchternheit, ja, gar Verlegenheit, dort zu sein, unter den besten Athleten der Welt? Woher kommst du, Frankie? Woher kommst du, dass du deinen amerikanischen Brüdern so die Stirn bietest? Welche Kühnheit, eines Tages eine Spur in der Welt hinterlassen zu wollen, wenn man aus Namibia kommt. Die Nadel sticht ein und tritt wieder aus, rein und raus. Mache die Einstiche so regelmäßig und gleichmäßig wie möglich. Berliner Konferenz. Wann hat diese Reise begonnen? Als ich in die Bibliothek gegangen bin, um Informationen über Namibia zu suchen? Das Land war von 1884 bis 1915 deutsch. Aus dieser Zeit sind geblieben die protestantische Religion, die lutherischen Kirchen, eine der offiziellen Sprachen, Deutsch, die viele meiner namibischen Freunde sich noch heute weigern zu sprechen, ebenso wie Afrikaans, Überrest einer anderen Kolonisierung. Und zu Recht. Hema uzuku kasamendo kasamendo wana kongwali. Die auf der Kassette dargebotenen Lieder und Erzählungen haben meine Frau und ich 1953-54 in Südwestafrika, Namibia, mit dem Grundig-Apparat TK-41 aufgenommen. Wir waren die Ersten, die mit einem solchen Gerät im Lande arbeiteten und staunten, dass unsere Gewährspersonen keine Furcht hatten, dass ihre Stimmen aufgenommen, festgehalten und sofort wiedergegeben werden konnten. Text 85, Trauerlied auf Oamaruru. 1884 findet die Berliner Konferenz auf Antrag Portugals statt, um die Einflusssphären der 13 europäischen Kolonialmächte besser zu organisieren. Für die Besetzung der Gebiete gelten nun Regeln. Künstliche und zufällige Grenzen trennen Familien, Ethnien, Völker, Sprachen. Deutschland erhält Südwestafrika, das aktuelle Namibia. Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania. Ruanda, Burundi, Togo und Kamerun. Es ist die nun offizielle Verteilung Afrikas, das zu großen Teilen schon Frankreich und Großbritannien gehört. Meine von seiner Majestät dem Kaiser gebilligte Absicht ist die Verantwortlichkeit für die materielle Entwicklung der Kolonie ebenso wie ihr Entstehen, der Tätigkeit und dem Unternehmungsgeiste unserer seefahrenden und handeltreibenden Mitbürger zu überlassen. Reichskanzler Otto von Bismarck. Kleines Paris. Wer erinnert sich heute daran, dass Windhoek, die namibische Hauptstadt, einmal als kleines Paris galt? So mondän war das Leben dort. Feste, Musik, Wildfleisch, Speisen aller Art. Der Alkohol fließt in Strömen. Aber es ist vor allem eine reiche Stadt. Im Überfluss. Noch ganz jung. In der Morgenröte ihrer Jugend und voller Versprechen. Windhoek ist das neue Cool. Und fragt nicht, wo heute das Cool ist. Afrika war schon immer das Cool. Kein Fremder hätte sich je so beeilt, zu kolonisieren, zu konstruieren, zu bauen, wenn Afrika nicht der Ort des Cool wäre. Kapitalismus. In Deutschland ist Krise. Der Anfang des Kapitalismus. Zahlreiche junge Akademiker bilden eine neue Mittelschicht ohne jede Zukunft. Es ist auch der Moment, als die Rassentheorien Gobineaus und Chamberlains auf neues Echo stoßen. In Amerika gibt es keine Möglichkeiten mehr. Afrika ist das neue Eldorado. Die Fahne folgt dem Handel, das ist das geflügelte Wort Bismarcks. In Namibia leben die Herero im Norden, die Nama im Süden und die Orlam miteinander. Manchmal brechen Streitigkeiten um den Zugang zu den Wasserstellen aus. Noch gibt es nur wenige Deutsche. Einige Abenteurer, private Unternehmer, Gold- und Diamantensucher, Missionare haben sich in diesem verlorenen Land niedergelassen. Handelsverträge werden mit den Oberhäuptern der verschiedenen Ethnien geschlossen. Im Laufe der Jahre nehmen die namibischen Oberhäupter die von Seiten der Deutschen angebotenen Schutzverträge an. Außer einem, der an Kapitän Maharero, das Oberhaupt der Herero, dies schreibt. Es scheint mir aber, ihr habt nicht genügend auf euren Vorteil, auf euer Land und Volk, eure Nachkommen und auch nicht genügend auf eure Kapitänschaft geachtet. Aber diese andere Sache, dass ihr euch der Regierung der Weißen unterworfen habt und noch dazu glaubt, weise gehandelt zu haben, diese Sache wird für euch sein, als ob ihr die Sonne auf dem Rücken trüget. Hendrik Witbooi am 30. Mai 1890. Hendrik Witbooi. Wenn ich ein Land besuche, achte ich immer auf die Alltagskommunikation. Die Werbung, die Plakate, die Graffiti, die Straßennamen, die Statuen, die Briefmarken und die Banknoten. In Namibia sieht man auf den 10-Dollar-Schein ein schwarzes, gefurchtes Gesicht mit Halstuch und Hut, das dich intensiv anblickt. Es ist der durchdringende Blick von Hendrik Witbooi. Hendrik ist ein Überlebender, ein Visionär, Oberhaupt der Nama, Nach der Ermordung seines Vaters, den er selbst gerecht hat, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, das Volk der Nama wieder zu vereinigen und den deutschen Feind auf namibischem Gebiet zu bekämpfen. Hendrik liest und schreibt in mehreren Sprachen. Und in welch einem Stil, mit welcher Poesie. Hendrik liebt die Bibel, seine Frau, seine 12 Kinder und sein Land. Er liebt sein Land und möchte es gern befriedet sehen, in den Händen der Namibier. Als verschiedenen anderen namibischen Oberhäuptern Schutzverträge angeboten werden, sieht sich Witboi schließlich isoliert. Auch verstehe ich nicht, was ihr euch gedacht habt, ihr die Oberhäupter, als ihr euch unter den Schutz dieser Männer gestellt habt. Noch warum es mir obliegt, jedem unter uns zu raten, den Weißen keinerlei Recht auf unser Land einzuräumen, noch jegliches Recht unter uns oder zwischen uns. Hendrik Witboi. Kolonisierung. Zur Zeit der deutschen Besiedlung ist der einheimischen Bevölkerung das Tragen von Waffen verboten. Der Grund und Boden wird gestohlen. So verkauft Joseph Fredericks 20.000 Meilen seines Grund und Bodens gegen 500 Pfund Sterling und 60 Gewehre auf der Grundlage der bekannten und gebräuchlichen Maßeinheit, der englischen Meile, bei der eine Meile 1,6 Kilometer entspricht. Aber der Vertrag basiert auf der deutschen Meile, ohne dass die ersten Betroffenen darauf aufmerksam gemacht würden. Bei ihr entspricht eine Meile 7,4 Kilometer. Auf diese Art haben die namibischen Oberhäupter beinahe ihr ganzes Territorium verkauft. Man muss allerdings sagen, dass die Verträge oft nach etlichen Gläsern Wein geschlossen wurden, freigebig vom deutschen Gastgeber ausgeschenkt. Letztere sind von nun an zahlreich. Sie besitzen Waffen und ihre Gesetze sind streng gegenüber den Einheimischen. Sie schlagen sie, nehmen ihren Grund und Boden in Beschlag und gründen Farmen, Viehzucht. Und sie laden die Buren ein, sich niederzulassen. Der Wind des Unglücks hat geblasen. Das Leben in der Wüste schmeckt nicht mehr gleich. Hat nicht mehr den gleichen Reiz. Alles schrumpft zusammen. Der Raum, der Horizont, die Träume. Selbst die Körper mussten sich fügen. Den Rücken krumm machen vor den neuen Herrn. Die Körper verloren an Sicherheit, an Stolz. Sie verloren an Dichte, an Fett, an Selbstachtung. Sie haben sich um sich selbst gebracht, zugunsten der Deutschen. Der Körper wurde Werkzeug, Maschine, ein Ventil, um Wut abzulassen. Man kann ihn auspeitschen, mit der Peitsche schlagen, seine Genitalien zerquetschen, ihn töten. Das nennt man Bastonade. Ein Körper, den man ohne Unterlass für die Interessen des Kaisers arbeiten lassen kann. Ein Körper, der einem nicht mehr gehört. Die Rinderpest. 1897 bricht die Rinderpest aus. Und nach stirbt alles Vieh. Einige Jahre früher tobte die Pest in Europa und man hatte Impfstoffe gefunden. Ohne Herden, folglich ohne Subsistenzmittel, bieten die Herero ihre Arbeitskraft an und werden zu Arbeitnehmern. Das dient dem deutschen Kapitalismus, der die Gehälter festsetzt. Es gibt weder Ethnie, noch Volk, noch Individuum mehr. Nur eine unförmige Masse schwarzer Arbeiter. Zerbrechlich und hoffnungslos. Für die Rinder, die der Pest entgehen, gibt es eine große Impfkampagne. Von 2 geimpften Herero-Rindern behält die deutsche Verwaltung eines als Bezahlung. Plä. Die Nadel sticht ein. Läsion. Und tritt wieder aus. Rein Krüvers. Und raus. Rein und raus. Faille, fente, enfonçure, blessure, égratignure, déchirure, béance, brèche, orifice, trou, vide. Schändungen. Selbst im Tod achtet man den Schwarzen, Nägre nicht. Selbst im Tod hat er kein Recht auf sein Seelenheil. Das Mitgefühl für die Tiere, das Vieh, ist manchmal größer. Aber ein toter Schwarzer, was bleibt von ihm, wenn er all seine Kraft aufgebraucht hat, um schweres Material für den Bau der Eisenbahn von Windhoek nach Walvis Bay auf dem Rücken zu tragen? Ein Körper eingeschlossen in einer kleinen Kiste, der endlich den Schlaf genießt, den ihm der deutsche Kolonist nie zugestanden hat. Selbst jetzt findet er sie nicht. Die letzte Ruhe. Im letzten Licht des Tages und um die Zeit totzuschlagen, sagt man sich, dass man den Schwarzen ganz gut ein zweites Mal töten kann. Er fühlt ja nichts. Er ist schon tot. Den Atem noch voller Alkohol, der Blick leer und verloren, die Spucke im Mundwinkel. Wundert er sich, welcher Teufel ihn geritten hat, dass er sich hier lebendig begraben hat. Am anderen Ende der Welt, auf diesem trockenen Land und mit der Hoffnung auf ein paar Körnchen Gold. Also schändet er. Er schändet das Menschengesetz. Er schändet seine eigene Religion. Er schändet einen Friedhof. Denn es sind ja keine Menschen, sondern Schwarze. Und ein toter Schwarzer bedeutet ja nichts. Niemandem. Der Zufall darf bestimmen, wer die Ehre hat anzufangen. Und sich zu dem bestimmten Grab zu beugen, zu graben, wegzureißen. Mit Spatenhieben und Hammerschlägen. Mit Zorn, Bissigkeit, Wut. Denn das Holz leistet Widerstand. Will sich nicht öffnen lassen. Der dünne Deckel über dem Körper des Verstorbenen, die höchste Kränkung vorausahnt, kann nur die Schrauben fester anziehen, um so lange wie möglich auszuhalten. Ein Schlag, zwei Schläge, das Holz widersteht. Drei Schläge, das Holz birst. Der Leichnam ist da. Die eine Hälfte versteinert und die andere verwest. Zwei klaffende, offene Löcher scheinen den nun wieder freien Horizont zu betrachten. Ein letzter Blick auf diesen Himmel, der vor Sternen glänzt. Der Sarg ist offen. Was noch? Den Kopf. Den Kopf in Besitz nehmen. Mit einem Beilieb. Ihn vom Körper wegreißen. Die Finger in die leeren Augenhöhlen stecken. Und den Kopf des namibischen Bauern wie eine Bowlingkugel werfen. Auf den Ball treten, ihm den Staub zu Kosten geben, sich wütend abreagieren. Die Menschlichkeit auf dem Schiff lassen, das einen bis zu den Küsten Afrikas gebracht hat. Denn die braucht man hier nicht. Wie viele Schädel sind auf diese Art gestohlen worden? Und die Seelen dieser Leichname ohne Kopf irren in der Wüste umher. Blind. Verloren in einer Welt, die nicht mehr die ihre ist. Ohne Wegmarke, ohne Geräusch. Sie marschieren in Reih und Glied, geschlagene Soldaten, die rechte Hand auf der Schulter des Vorangehenden. Ein langsamer, makabrer Zug, der in den Tagen des großen Windes erscheint. Inmitten der Dünen und Sandstürme. Und die Düne sinkt. Und die Düne klagt. Angesichts dieser Schwadronen von Toten ohne Gesicht und Namen. Vergeblich reibt man sich die Augen. Es ist keine Fata Morgana. Hat mich diese Geschichte am stärksten geprägt? Oder jene der Apartheid? Denn seit 1915, als die Deutschen abzogen, bis 1990, ist Namibia besetzt, annektiert, kolonisiert von Südafrika, einem rassistischen und rassentrennenden Land. Die gleichen Gesetze gelten. Bei meiner Reise sehe ich manchmal verfallene Schilder, schmerzhafte Erinnerungen aus der Geschichte, dass manche Orte für White Only oder Black Only zugänglich waren. Plaie, Lesion, Creux, rein Crevasse, und raus. Faille, Fente, mache die Einstiche so regelmäßig Lessure, und gleichmäßig wie möglich. Déchirure, Béance, rein und raus. Brèche, Orifice. Der Kampf. Nach 10 Jahren der Erniedrigung und der Gewalt beginnt das Oberhaupt der Herero, Samuel Maharero, den bewaffneten Kampf gegen die Deutschen. Am 12. Januar 1904 startete er mit seinen Truppen einen Angriff auf die Kolonisten mit dem Befehl, Frauen, Kinder und Missionare zu verschonen. Sabotageakte werden gegen die Eisenbahn und die Telegrafenmasten organisiert. 100 Kolonisten werden getötet. Die Frauen kämpfen gleichermaßen mit. Sie feuern die Männer in vorderster Kampflinie an, demonstrieren und singen. Wem gehört das Hereroland? Uns. Wem gehört das Hereroland? Uns. Agiert so, dass ganz Afrika gegen die Deutschen kämpft. Lasst uns lieber gemeinsam als an schlechter Behandlung, an den Folgen der Haft oder anders wie sterben. Samuel Maharero. Aber die Herero werden immer mehr eingekreist und sind gezwungen, in die Kalahari-Wüste zu fliehen. Von Trotta, der neue Gouverneur, der im Dritten Reich Ehrenführer der Hitlerjugend wird, lässt alle Wasserstellen vergiften. Der einzige Ausweg für die Herero ist es zu marschieren, den Hunger, den Durst zu vergessen und zu vergessen, dass die roten Dünen der Wüste eine Enklave werden für ihre Gräber unter freiem Himmel. Diejenigen, die nicht an Durst sterben, sterben vergiftet. Im Oktober 1904, als er von der blutigen Niederlage Mahareros erfährt, greift Hendrik Witbooi zu den Waffen und begleitet von 1500 Männern tötet er 40 Kolonisten. Auch er schont Frauen und Kinder. Die Deutschen werden mit seiner eigenen Familie nicht ebenso verfahren. Die Nama kennen ihr Gebiet. Sie bewegen sich schnell, nachts, mit der Gunst des Windes. Von göttlicher Eingebung getragen, führt Witbooi seine Männer wie Schattensoldaten. Sie handeln unauffällig, greifen die Deutschen zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten an. Wenige Tote jedes Mal, aber sie wirken wie Mücken. Sie kreisen um das deutsche Ohr, jede Nacht. Ungreifbare Störenfriede. Sie piesacken ihre Kerkermeister mit 1000 kleinen Stichen, mit der brummenden Ankündigung einer Nacht ohne Traum, ohne Rast, einer Nacht ohne Frieden. Der Guerillakrieg dauert 4 Jahre. 4 Jahre lang traumlose, mondlose Nächte für diese Deutschen. Verloren auf der anderen Seite der Welt, in einem Landstrich, der ihnen nicht gehört. 4 Jahre, um die Bürde eines Volkes zu zeigen. Die Macht desjenigen, der für die Freiheit zu allem bereit ist. 4 Jahre Erschütterungen, um dem kommenden Genozid zu entgehen. Niemand kümmerte sich damals um das Schicksal der Herero und Nama. Dieser Genozid spielte sich vor den gleichgültigen Augen der internationalen Gemeinschaft ab. Trotz der Hilferufe des inzwischen verstorbenen Hendrik Witbooi. Die Deutschen haben die Schlüssel in der Hand. Die Engländer, informiert durch Witbooi, wollen zum Konflikt keine Stellung nehmen. Es herrscht das Prinzip der Nicht-Einmischung der britischen Regierung in die deutschen Angelegenheiten. Getroffen von einer feindlichen Kugel durchquerte Hendrik mehr tot als lebendig in einer Nacht weite Landstriche. Ich stelle mir vor, wie er sich während seines Rittes, als er sich den Seinen, seinen Vorfahren nähert, von der roten Erde, den Felsen, den Sternen verabschiedet. Ich stelle mir vor, wie er sein Pferd schlägt, um so schnell wie möglich anzukommen. Denn der große Schnitter sitzt hinter ihm, umklammert ihn sanft. Er fühlt den eiskalten Atem im Nacken, hat keine Angst, denn er hat sein Schicksal vollendet. Es bleibt ihm nur, bei den Seinen zu sterben, in befreundeten, in bekannten Armen sein Leben auszuhauchen. Der Tod war geduldig. Lange Zeit wusste man nicht, wo genau sich sein Grab befand. Um es vor Schändung zu schützen, wurde er irgendwo in der Wüste bestattet, ohne einen Hinweis, dass das große Oberhaupt der Nama dort bestattet ist. Ein Körper ohne Leben im Zustand der absoluten Anonymität. Begraben in der Mitte von nirgendwo. Und dennoch überall präsent. Der Kapitän ist tot. Der Kapitän ist tot. Diese Sätze kursieren und verbreiten sich, kreuzen sich und antworten aufeinander. Der Kapitän ist tot. Was wird nun mit dem Nama-Volk geschehen, wenn einer seiner größten Verteidiger nicht mehr ist? Was wird aus ihm werden? Es bleibt, den Kampf ohne Waffen, ohne Munition fortzusetzen. Geschwächt. Weil die Zahl der Kämpfer von Tag zu Tag kleiner wird. Weil Hunger und Durst keine guten Voraussetzungen sind, um einen Krieg zu führen. Und sich auszuliefern und auf die Gnade der Henker zu hoffen. Die Bevölkerung der Herero und Nama wird 1907 den gleichen administrativen Maßnahmen unterworfen, wie sie Frankreich in Algerien eingesetzt hat. Das Vermögen wird beschlagnahmt. Die Gesellschaftsstrukturen verschwinden allmählich, da die Oberhäupter keine Macht mehr haben. Jeder Namibier ab dem Alter von 8 Jahren ist dazu verpflichtet, eine Passmarke bei sich zu tragen und sie zu zeigen, auf Befehl der Polizei oder jedes Weißen, der es verlangt. Läsion, creux, crevasse, faille, fente, enfonçure. Mache die Einstiche so regelmäßig und gleichmäßig wie möglich. Béance, brèche, bei jedem Nadelstich orifice, fließt eine trou, Träne Blut. Vide. Genozid. Mit der Leichtigkeit, mit der man ein bereits domestiziertes Tier fängt, bemächtigen sich die Truppen von Trotas der letzten Kräfte, der letzten Hoffnung der Nama. Männer, Frauen, Kinder. Alle wurden auf ihrem eigenen Gebiet zu Gefangenen, erhalten das Brandmal GH für Gefangene Herero. Damals schon. Angebunden. Beladen mit schweren Eisenketten gehen sie in Richtung Tod. Shark Island. Der geringste Widerstand kann einen aufrechten Mann in Futter für die Haie verwandeln, die die Insel umkreisen. Die Flucht ist mit solchen Meereswächtern quasi unmöglich. Shark Island, heute Hotspot für Tiefseetaucher oder Wasserscooter, gilt als eines der ersten Konzentrationslager in der Geschichte der Menschheit. Der Hunger war natürlich Vorschrift. Unterernährung als Mittel der Unterwerfung, um den Körper, den Geist zu brechen. Eine Ration Reis am Tag. Natürlich reicht das nicht, damit ein Mensch gesund bleibt. Und die Arbeit den ganzen Tag, ohne Ruhepause, ohne Hygiene. Für alle, Männer, Frauen und Kinder. Man stirbt langsam an der schlechten Behandlung, an den Schlägen, an den Beleidigungen und den Erniedrigungen. Man wird verrückt. Und was ist mit denen, von denen man verlangt, den Schädel eines Vaters, eines Bruders oder eines Sohnes zu reinigen? Den Kopf zu kochen und dann das Fleisch vom Schädel zu kratzen, damit der Schädel sauber, glatt, poliert ist. Das Fleisch mit Glasscherben abzukratzen, damit nichts mehr davon übrig bleibt. Die Haut eines anderen Menschen abzuziehen, die Augen herauszulösen. Sich im Spiegel des Schädels zu betrachten und sich bei jedem Schnitt über das Skelett sterben zu sehen, Verzeihung zu erbitten, vom Verstorbenen und von der Menschheit dafür, dass man gezwungen wird, so zu handeln. Nur den Schädel zu behalten, um ihn nach Berlin zu schicken, wo er in der Länge, der Breite und quer vermessen werden wird, zum Beweis, dass der Schwarze, Nägre, das fehlende Glied zwischen dem Affen und dem Menschen ist. Eugen Fischer ist damit beauftragt. Ein herausragender Genetiker, dessen Thesen in Adolf Hitlers Mein Kampf wieder aufgenommen werden und der den jungen Josef Mengele in die Relevanz wissenschaftlicher Experimente am Menschen einführt. Und er wird während des Zweiten Weltkriegs in den deutschen Lagern in Polen davon Gebrauch machen. Die Aufgabe der Missionare ist es, eine Erklärung für das Unglück der kolonisierten Völker zu finden. Ihnen die Idee eines Lebens nach dem Tod einzuimpfen. Des Leidens, der Arbeit, des Beherrschtwerdens, des Sich-Abfindens, um das Leben der Kolonisten, der Herren, einfacher zu machen. Wenn einmal die Religion gut verankert, verinnerlicht ist, ist es weniger leicht, sich gegen Gottes Plan aufzulehnen. Und das Leben findet nicht hier statt. Zwei Völker sind so verlöscht wie ein Feuer, dessen Glut man absichtlich ausgehen lässt. Man nahm ihnen ihr Land, ihre Kultur, ihre Würde. Es bleibt nur noch, sie auszulöschen. Namibia war der Ort des ersten Genozids in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Deutlich vor der Shoah, die 2/3 der europäischen Juden vernichtet hat. Heinrich Göring war bis 1890 Gouverneur Südwestafrikas. Er ist der Vater Hermann Görings, des Oberbefehlshabers der Luftwaffe während der Nazi-Herrschaft. Als er den Posten verlässt, werden die ersten Konzentrationslager errichtet. Auf afrikanischem Boden. 65.000 Herero und 10.000 Nama werden in dieser Zeit absichtlich und mit Methode getötet. Über 100 Jahre vergingen, bis diese Geschichte wirklich erzählt wurde. Es sind noch immer Schädel in den Berliner Museen. Schädel und sterbliche Überreste, die eine namibische Historikerin, Memory Beaver, Professorin an der University of Cape Town in Südafrika, heimzuholen sucht. Endlich nach Hause zu bringen, in eine Grabstätte zu bieten. Endlich. Die Trauerfeierlichkeiten zu organisieren und ihnen die Ehre zu erweisen, die ihnen gebührt. Endlich. Es scheint fast so, als hätte die Shoah ihre Wurzeln im afrikanischen Südwesten. 2018 bat eine Staatsministerin aus tiefstem Herzen um Verzeihung. Sie sprach im eigenen Namen. Im Mai 2021 bezeichnet der deutsche Außenminister die Ereignisse von 1904 als Völkermord. Im Licht der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten. Außenminister Heiko Maas, 28. Mai 2021. Endlich? Die Frage nach der Wiedergutmachung ist entschieden. In den nächsten Jahrzehnten wird Entwicklungshilfe geleistet. Eine Unterstützung, die nicht speziell den Nachkommen der Überlebenden hilft, heute eine Minderheit im Land. Rechtsfragen zur Verantwortlichkeit für diesen Völkermord sind vorerst ausgeklammert. Orifice. Enfonçure. Plaie. Lésion. Plaie. Plaie. Lésion. Lésion. Creux. Crevasse. Lésion. Vide. Mache einen Knoten nach vollendeter Arbeit. Vide. Sport und Politik. Wenn ich auf der Laufbahn bin, wenn ich renne, versuche ich die weit ausholenden und schnellen Schritte Frankies zu finden. Seine Lockerheit. Seine Art, cool zu sein. Die Bahn zu schlucken. Die angespannten Muskeln zu schlucken, den Schmerz zu schlucken, den Schweiß zu schlucken, die Atemnot zu schlucken, die Lügen zu schlucken, die Apartheid zu schlucken, die Erniedrigungen zu schlucken, die ertrunkenen Körper zu schlucken, die Trauer zu schlucken, die Tränen zu schlucken, die Welt zu schlucken, um Platz für eine andere, bessere zu machen. 2 Namibia haben das Land berühmt gemacht, mit ihren Siegen und ihren Niederlagen. Frankie und seine Erfolgsbilanz als Athlet, Hendrik und sein Kampf für die Freiheit des Volkes. 1936 gewinnt Jesse Owens mehrere Medaillen bei den Olympischen Spielen von Berlin. 1967 weigert sich Muhammad Ali in Vietnam zu kämpfen. 1968 erheben Tommy Smith und John Carlos auf dem Podest der Spiele von Mexiko ihre schwarz behandschuhten Fäuste zu Ehren der Black Panther. 1994 verweigert Syria Bonali ihre Silbermedaille auf dem Podest. 1998 gewinnt die französische Nationalmannschaft aus Schwarzen, Weißen und Nordafrikanern die Weltmeisterschaft. 2016 kniet Colin Kaepernick während der amerikanischen Nationalhymne. 2018 gewinnt die französische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Die polemische Kontroverse um die afrikanische Abstammung der Spieler schwillt an. Der Sieg lässt sich nicht teilen. Der Sieg ist exklusiv. Aber die Niederlage, das ist etwas anderes. Brave. Il me semblait par moments être un ovni en Namibie. Ni vraiment femme, car je voyageais seule, ni vraiment noir, car j'avais les moyens de voyager. Mutig. Ich schien manchmal ein UFO zu sein in Namibia. Weder wirklich Frau, da ich allein reiste, noch wirklich schwarz, da ich die Mittel hatte zu reisen. Oft, wenn ich nach einigen Nächten beim Camp mein Hotel betrat, um in einem richtigen Bett zu schlafen, um meinen von den Stunden am Steuer müden Rücken zu entspannen, hörte ich die Blicke mir sagen, dass ich nicht die richtige Tür genommen hätte. Ich hatte die für die Gäste genommen, nicht die für das Personal. Ich habe sie nie irgendwas offen sagen hören. Aber ich habe es sehr stark so wahrgenommen. Erinnerungen des den gleichen Blicken schon in Frankreich ausgesetzten Körpers. Und mein Pass war die Garantie. J'étais une cliente. Ich war ein Gast. Ich hatte folglich das Recht zu reisen. Den fantastischen Blick aus meinem Zimmer auf Walvis Bay, die reichste Stadt des Landes, zu genießen. Pour les Noirs de Namibie, il me semble qu'il en est encore tout autrement. Für die schwarzen Namibias scheint mir, sind die Bedingungen noch einmal ganz anders. Man fragte mich auch, wo die anderen Personen seien. No, I'm alone. Alone? Nach 7 Stunden in der namibischen Wüste? Alone? Und die Überquerung des gefährlichsten Passes Namibias? Alone? Ich erfuhr später, dass viele Menschen bei der Autofahrt über diesen Pass starben. Ich bin glücklich, dass ich das vor der Überquerung nicht wusste. You are a brave woman. Häufig wurde ich so empfangen. Brave. Andere waren es vor mir. Ich bin nur in die Fußstapfen Frankies getreten, ohne ihn jemals einzuholen. Mit demselben Schwung, den ich als Baby hatte, im Brutkasten. Kämpfen, um zu atmen, aufzustehen, zu laufen, so weit wie meine Beine mich tragen könnten. Schneide den Faden ab. Epilog. Bis vorhin ist das Sandkorn gerollt. Das in der Sonne geröstete Sandkorn in der Namib-Wüste. Das fällt, das rollt, das stürzt. Der Wüstenschild genügte für den Schutz nicht. Der Wüstenschild, Grab von Erinnerungen, von Körpern, von Tränen, hat jedoch nicht vergessen. Die versteinerten Bäume von Dead Flay, verloren zwischen den Dünen, strecken ihre von 900 Jahren Sonne verbrannten Äste wie unendliche Hilferufe aus im ewigen Todeskampf. Und da ist das Sandkorn noch nicht mitgezählt. Das Sandkorn, das hinunterrollte, um zu fliehen. Das hinunterrollte, um die Klage Big Mamas zu singen. Ich hörte ihren Blues unter den Spikes von Frankie Fredericks. Ich hörte ihren Blues auf den Pisten Namibias. Ich hörte ihren Blues in der Stille der Wüste. Psst. Psst. Hört ihre Musik. Windhoek, Naukluft, Waterberg, Sesrim, Etosha, Epopa, Kidmanshoop, Sesfontein, Terrace Bay, Palmbach, Skeleton Coast, Zweifelfontein, Walvis Bay. Marienthal, Windhoek. Ich bin eine Runde gerannt. Aber ich bin weit davon entfernt, die Reise beendet zu haben. Pisten von Penda Diouf aus dem Französischen von Annette Bühler-Dietrich. Mit Abak Safai Rath. Musik Nico Meinhold. Gesang MF Akera, Naima Schmidt und Diane Davenport. Sowie Kinder der Märkischen Grundschule Berlin-Reinickendorf. Ton Tito. Regie Christine Nagel. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.